mir deine Mutter volles Licht. So bleibe weg, mein Schatz, tu ihr den Willen. Ach, Liebster, nein, tu ihr den Willen nicht. Besuch mich doch, tu sie zum Trotz im Stillen. Nein, mein Geliebter, folg ihr nimmer mir, wo sie zum Trotz kommt öfter als bisher. Nein, höre nicht auf sie, was sie aus